von Johannes Boris Borowski. Von ihm hören wir das Konzert für Fagott und Instrumentalensemble mit dem Ensemble Intercontemporain, Leitung Bruno Mantovani, und der Solist ist Pascal Gallois. Thank you. Thank you. Thank you. Pascal Gallois, Fagott und das Ensemble Intercontemporain unter Bruno Mantovani mit dem Konzert von Johannes Boris Borowski. Das nächste Werk von Klaus-Hinrich Stamer stammt es, hat einen biblischen Hintergrund und das hört man auch dem Titel an, und hätte der Liebe nicht, ein Zitat aus dem Hohen Lied der Liebe aus dem 1. Korintherbrief, ein Werk für Sopran, Sprecher, gemischten Chor, Flöte, Schlagzeug und Orgel. Als Ausführende hören wir die Sopranistin Carola Schlüter, den Flötisten Wolfgang Ritter, den Schlagzeuger Jörn Hansen und an der Orgel Eckhard Carbo. Sie musizieren mit dem Kammerchor der Musikhochschule Lübeck. Die Leitung hat Hans Gebhardt. Thank you. hast mir Ohren gegeben, dich zu hören. Meine Augen blicken zu dir, mein Gott und Herr. Ich bestaune den Himmel, den du gemacht hast, Mond und Sterne auf ihren Bahnen. Wie klein ist da der Mensch! Und doch hast du ihm Würde und Macht verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe. Alle hast du ihm anvertraut. Mit deinen Händen hast du mich gestaltet, Herr. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Hilf mir, deinen Willen zu verstehen. Gib mir Verstand, damit ich deine Weisungen erkenne. Gott ist im Innersten aller Kreatur verborgen und ruft uns. Wir hören seinen Ruf in der Tiefe unseres Wesens, wie die Lerche, die in der Frühe von ihrer Gefährtin geweckt wird. In der ganzen Natur finden wir die Initialen Gottes und alle erschaffenen Wesen sind Liebesbriefe Gottes an uns. Die ganze Schöpfung ist die Schönschrift Gottes. In jedem Einzelnen von uns ist diese göttliche Schrift eingegraben. Wir müssen nur verstehen, sie zu lesen. Wir sind Spiegel Gottes, geschaffen, um Gott in uns aufzunehmen. Steht in Flammen der Liebe, geschaffen durch die Liebe, um die Liebe in uns zu entzünden. Und es gibt keinen anderen Grund für die Existenz aller Wesen. Thank you. Und hätte der Liebe nicht ein Werk von Klaus-Hinrich Stamer. Wir hörten die Sopranistin Carola Schlüter, den Flötisten Wolfgang Ritter, den Schlagzeuger Jörn Hansen und den Organisten Eckehard Carbo zusammen mit dem Kammerchor der Musikhochschule Lübeck unter Hans Gebhardt, eine Aufnahme aus dem Jahr 1988. Rainer Ruberts Concertino für Altsaxophon, Klavier, Streicher und Schlagzeug hören Sie jetzt bei uns hier im Concerto Bavarese, eine Aufnahme von 1990 mit dem Saxophonisten Ulrich Krieger, dem Universalensemble Berlin. Die Leitung hat Gerald Hummel. Thank you. Das Concertino von Rainer Ruppert, geschrieben für Altsaxophon, Klavier, Streicher und Schlagzeug. Wir hörten am Saxophon Ulrich Krieger mit dem Universalensemble aus Berlin. Die Leitung hat Gerald Hummel. Kammermusik von Ulrich Schultheiß hören wir jetzt mit dem Titel Vexire, vier Perspektiven für Violine und Klavier. An der Geige Kolja Lessing, am Klavier Johannes Möller. Thank you.

Vier Perspektiven für Violine und Klavier von Ulrich Schultheiß mit dem Titel Vexire. Das waren Kolja Lessing und Johannes Möller im Concerto Bavarese in Bayern 2. Ein Werk haben wir noch für Sie, und zwar heißt es Integral. Von Toni Völker stammt es, ein Konzert für Schlagzeug und Kammerorchester in zwei Sätzen. Solist ist Jürgen Heinrich, er spielt mit Mitgliedern der Staatskapelle Karlsruhe, Leitung Fritjof Haas. Thank you.

der Schlagzeuger Jürgen Heinrich mit Mitgliedern der Staatskapelle Karlsruhe. Leitung Fritjof Haas, das war Integral, ein Konzert von Toni Völker.